Zuzu Mamu with your pigtail on. Say somebody crossed you, now your mind is gone. If it hurts you too bad, call for help. Don't be ashamed to call the doctor when there ain't nobody left. Tell you that. Somebody to blame, just say. Zuzu Mamu. Go ahead, copper. and shout it. Go ahead and tell you, tell Dr. Jones all about it. I want you to. Tell me how you feel. I won't tell you nothing make you feel bad. It ain't no big deal. Do what you wanna. Don't feel bad about it. Come on, follow me. We gon' run down the street with a rag gonna hit you out. Dr. John eröffnete den zweiten Teil des Soundchecks im Deutschlandfunk mit Musik zu und über Voodoo. Überall in der Karibik wird Voodoo zelebriert, werden seine Götter angebetet. Auch wenn man als normaler Tourist auf den karibischen Inseln danach fragt und als Antwort in den meisten Fällen nur Kopfschütteln und ein beharrliches Nein bekommt, es gibt ihn überall auf den karibischen Inseln. Das Nicht-Darüber-Reden abseits der eingeweihten Zirkel ist nämlich Teil des Voodoo-Kults. In Haiti ist vor einigen Jahren eine junge Popgruppe daran gegangen, Voodoo-Einflüsse in ihre ansonsten recht Hightech-mäßig klingende Musik aufzunehmen und zu verarbeiten. Buckmann Experience. Thank you. Oh, Das, was wir ja gerade gehört haben, war schon viel näher an der Realität des Voodoo-Kults dran, als alles bisher gehörte. Und dabei wurde auch klar, dass die Voodoo-Musik keine Musik für Schallplatten ist. Es war der Conga-Spieler Milton Cardona, der aus Kuba stammt und heute in New York lebt. Er hat die ganz speziellen Voodoo-Rhythmen, die bei den kubanischen Voodoo-Zeremonien, dort Santeria genannt, gespielt werden, zusammen mit Sängerinnen und Sängern und einer ganzen Armada von Trommlern auf Platte eingespielt. Wir hören gleich noch mehr davon, doch zuvor noch einmal aus Haiti, Bookmont Experience. Bye. Yeah. pavimenti, perfumo lobo, como algo que vem do terreno fértil e passante, como raio do sol que ilumina o ser, e a noite bastante potente em plenilúnio, cego lobo vai traçar o seu destino. E nos mostra teu jeito domingo, suave e divino. Vai, Olodum. Seu jardim se transforma em riqueza. Vai, Olodum. Vai, Olodum. Fazer o quê? Desabrochar a natureza. E vai, Olodum. Vai, Olodum. Tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim. Desabrochar a natureza. E diga por quê? Porque o seu sorriso é uma o seu jardim se transforma em riqueza. E o que passou, passou. E o que viveu, viveu. E o que passou, passou. E o que viveu, viveu. É que eu sou o Olodum, Deus dos deuses. O pioneiro sou eu. É que eu sou o Olodum, Deus dos deuses. O pioneiro sou eu. Suavemente perfumo bastante potente em pré-nilúnio. Segue o Olodum, vai traçar o seu destino. E nos mostra em teu jeito também, suave e divino. É, vai, Olodum. Transforma em riqueza, é, vai, Olodum. Vai, Olodum. Fazer o quê? Desabrochar a natureza. É, vai, Olodum. Vai, Olodum. Desabrochar a natureza. E diga por quê? Porque o seu sorriso é uma flor e o seu jardim se transforma em riqueza. O que passou, passou. E o que viveu, viveu. É o que passou, passou. E o que viveu, viveu. É que eu sou o Olodum, Deus dos deuses. O pioneiro sou eu. É que eu sou o Olodum, Deus dos deuses. O pioneiro sou eu. E o que passou, passou. E o que viveu, viveu. E o que passou, passou. Das letzte Stück mit dem Sänger namens Olodum führte uns auch gleich in ein weiteres Voodoo-Zentrum, nach Bahia im brasilianischen Staat Salvador do Bahia. Dort wird der Voodoo allerdings Candomblé genannt, doch sein Kult unterscheidet sich kaum von dem in der Karibik. In Bahia gibt's den größten Anteil an schwarzer Bevölkerung und entsprechend haben sich in Bahia die afrikanischen Traditionen am stärksten erhalten. Folglich auch die starke Verbreitung des Candomblé. Von einigen Symbolen und Codes der brasilianischen Version des Voodoo handelt auch der folgende Song von Ara Ketu. Musik.

Aus Brasilien hörten wir Tanya Alves und davor Ayrto. Mit Dr. John haben wir vor rund 2 Stunden hier begonnen. Mit dem Voodoo-Musiker aus New Orleans wollen wir auch aufhören. I Been Voodoo singt er und ich verabschiede mich schon mal bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Rainer Blume. Still alive.